You know, here is the really kind of shocking statistic. Es gibt eine wirklich schockierende Statistik. Number one, there is an incredible increase on women being addicted to porn. Erstens herrscht eine unglaubliche Steigerung bezüglich der Anzahl von Frauen, die süchtig nach Pornografie sind. Another thing is this. Und das zweite ist, the porn industry is a multi-billion dollar industry. Die Pornoindustrie ist eine Multimilliardenindustrie. The people who are behind that industry have one interest only, and that's to get your money. Die Menschen haben nur ein Interesse, und das ist, an dein Geld zu kommen. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, friends. Hallo, Freunde. Let's talk about porn. Reden wir über Pornografie. Porn? Pornografie? Reinhard. Yes, that's me and this is Daniel. Ja, hier bin ich und das ist Daniel. So we're going to talk about the subject of porn because... Wir reden über Pornografie, da... I found out. Ich herausgefunden habe... That people who are addicted to porn think that they are the only one who are addicted to porn. Dass Menschen, die süchtig nach Pornografie sind, denken, dass sie die einzigen sind, die süchtig danach sind. Do you know that's true? Glaubst du, dass es stimmt? Yeah, I've talked to a lot of people. I used to work with those people. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen und auch mit solchen gearbeitet. And a lot of people think that, oh my God, nobody has a problem. What an embarrassment if people know I'm the only one. Und viele denken, oh mein Gott, niemand hat das Problem. Und was ist, wenn sie herausfinden, dass ich als Einziger dieses Problem habe? And you know, here is the really kind of shocking statistic. Und weißt du, hier ist die wirklich schockierende Statistik. Number one, there is an incredible increase on women being addicted to porn. Erstens gibt es eine unglaubliche Steigerung bei Frauen, die süchtig nach Pornografie sind. This is like, I don't know, maybe it's just me, but in my mind, porn was always a male problem. Vielleicht bin das nur ich, aber ich war immer der Ansicht, dass Pornografie ein Männerproblem war. Did you think the same? Sim, com certeza. But there is an incredible increase of women being addicted to porn. Es gibt eine große Steigerung bei Frauen, die süchtig nach Pornografie sind. First thing. Das war das Erste. Another thing is this. Eine weitere Sache ist, the porn industry is a multi-billion dollar industry. Die Pornoindustrie ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie. The people who are behind that industry have one interest only and that's to get your money. Die Menschen hinter dieser Industrie haben nur ein Interesse und zwar an dein Geld zu kommen. It's the only interest there. Das ist ihr einziges Interesse. Now I remember we had a guy saved. My goodness, I was a late teenager, maybe 18 or 19. Ich erinnere mich, wir hatten einen Mann, der errettet wurde. Oh meine Güte, es war gerade in meinen späten Teenagerzeit. I still remember his name, but I'm not going to mention. Ich erinnere mich an seinen Namen, aber erwähne ihn nicht. He was not addicted to porn, he was a porn star. Er war nicht süchtig nach Pornografie, er war ein Pornostar. And you know, he was like, he was doing porn, he was producing porn. Er produzierte Pornofilme. And I had many conversations with him. Ich hatte viel mit ihm gesprochen. And he had a real desire to help people who are addicted. Er hatte ein großes Verlangen, Menschen zu helfen, die süchtig waren. So we used to go out and evangelize prostitutes. Wir zogen los und evangelisierten Prostituierte. Talk to people who were struggling with porn. Und sprachen mit Menschen, die mit Pornografie kämpften. So the industry is so powerful because they are so wealthy. Die Industrie ist so mächtig, weil sie so reich ist. That they've invested a lot of money in research to find out how can a person get physically addicted to porn. Sie haben viel Geld in Forschung investiert, wie eine Person körperlich süchtig nach Pornografie werden kann. And they found out that if you watch porn over a certain amount of time, which is less than a minute. Und sie fanden heraus, dass wenn man über einen bestimmten Zeitraum Pornos anschaut, was weniger als eine Minute ist, there is a chemical released in your brain. Eine chemische Reaktion in deinem Gehirn freigesetzt wird. That makes you addicted. Die dich süchtig macht. So they are very clearly, very specifically targeting people to try to get them addicted so that they can get their money. Sie zielen also sehr strategisch und speziell auf bestimmte Menschen ab, um an ihr Geld zu kommen. They did a survey among evangelical Christians in the United States of America. Sie machten eine Umfrage unter evangelikalen Christen in den USA. Anonymous, so the people would be free. Es war anonym, damit sich jeder frei fühlen konnte. It was among males only. Es waren nur Männer. More than 90% or about 90% have admitted that they watch porn frequently. 90? 90. Mehr als 90% hatten zugegeben, dass sie häufig Pornos schauten. Nicht ab und zu, sondern regelmäßig. Not addicted, but no. Regularly. Nicht süchtig, sondern regelmäßig. But more or less every other evangelical man admitted that he was actually addicted to porn. Mehr oder weniger gab jeder zu, dass er wirklich süchtig nach Pornos war. About half. Etwa die Hälfte davon. So, how can we leave porn? Wie kann man davon loskommen? Number one. Erstens. You have to want it. Man muss es wollen. Ah, but everybody. I've never talked to a guy who's addicted to porn who didn't want to get free. Ich sprach noch nie mit jemandem, der süchtig nach Pornos war, der davon nicht loskommen wollte. That's what they said. Das sagten sie zumindest. But as I sat with them and as I talked to them and as we tried to get deeper. Als ich mit ihnen zusammensaß, mit ihnen sprach und ich tiefer ging. I'm going to express it like this. Ich möchte es so ausdrücken. Their want wasn't big enough. Ihr Wille war nicht stark genug. So they wanted to get free, but for many times for the wrong reason. Sie wollten davon loskommen, aber oft aus den falschen Motiven. God will and cannot set you free from the things you love. Gott kann und will dich nicht von etwas freisetzen, das du liebst. So the first thing you have to be honest, really, really, really honest. Als erstes musst du ehrlich sein, wirklich ehrlich. There will be no freedom unless you're honest. Keine Befreiung, bevor du nicht ehrlich bist. So Reinhard, I really don't want to do this anymore. Nein, Reinhard, ich möchte das nicht mehr tun. Why? Warum? A huge question. Eine große Frage. Ah, because I'm tired of feeling guilty every time after I watch a porn. Weil ich es satt habe, mich schuldig zu fühlen, wenn ich mir Pornos anschaue. That will never set you free. Das wird dich nie freisetzen. Because you will over and over again violate your conscience and then you won't feel guilty anymore. Du wirst immer und immer wieder dein Gewissen verletzen und du wirst dich nicht schuldig fühlen. Because a feeling of guilt is not the true desire, is not the desire is not big enough to get free. Yeah. Ein Schuldgefühl ist kein wahres Verlangen, das stark genug ist, davon frei zu werden. You're gonna find a way to overcome the guilt, but not overcome the porn. Du wirst einen Weg finden, die Schuld zu überwinden, aber nicht die Pornos. So that's the wrong reason. Das ist der falsche Grund. What's the other reason? Was ist der andere Grund? Ah, God gets angry with me. Gott ist böse auf mich. That's not gonna help you either. Das wird dir auch nicht helfen. You know why? Weißt du warum? Because you're gonna figure out that in reality God's anger was put on Jesus Christ, and then you're gonna keep being addicted to your stuff. Weil du feststellen wirst, dass Gottes Zorn auf Jesus gelegt wurde und du dann mit deiner Sucht weitermachst. So once we understand that the why we want to be free, this is where we get to the real root. Sobald wir verstehen, dass das Warum wir frei werden wollen, das ist, wo wir auf die richtige Wurzel stoßen werden. Because many times we say I want to, but it's not a want to that comes from the depth of our heart. It's superficial. Sehr oft sagen wir, ich möchte das, aber es ist nicht ein Wollen, das aus der Tiefe unseres Herzens kommt. So, what are the real reasons why we need to want to be free? Was sind die wahren Gründe, warum wir frei sein wollen? Number one, it hurts God. Erstens, es verletzt Gott. It hurts him. Es tut ihm weh. If you don't have an intimate love relationship with God, why would you overcome porn? Wenn du keine intime Liebesbeziehung mit Gott hast, warum solltest du dann Pornos überwinden wollen? It's like if I'm in a miserable relationship. Wenn ich in einer miserablen Beziehung bin. If my wife and me are miserable, happy, always fighting. There is no reason why I want to overcome porn because all my marriage is in a mess already. Und meine Frau und ich uns immer schlecht verhalten und miteinander kämpfen, warum sollte ich dann die Sucht nach Pornografie überwinden wollen? Meine Ehe ist ja eh kaputt. But if I live in true intimacy with Debbie and find out how hurtful it is to her. Wenn ich aber in einer wahren Intimität mit Debbie lebe und feststelle, wie schmerzhaft das für sie ist, then I have a motive. Dann habe ich eine Motivation. So remember, if you are addicted to porn or if you watch porn, it actually disturbs intimacy with the God who loves me so. Erinnere dich, wenn du süchtig nach Pornos bist oder dir Pornos ansiehst, stört das in der Tat die Intimität mit Gott, der dich so sehr liebt. So we need to make priority, we need to make it a priority to live an intimate relationship with God. Wir müssen es zur Priorität machen, eine intime Beziehung mit Gott zu haben. That has to be our primary motive. Das muss unsere primäre Motivation sein. But there's another motive I think that's very important. Es gibt noch einen anderen Grund, der sehr wichtig ist. That somehow it seems a motive that Christians don't want to face. Es ist ein Motiv, das Christen scheinbar nicht konfrontieren wollen. It's called consequences. Es nennt sich Konsequenzen. Look. Schau. I'm gonna go for a very graphic example. Ich gebe dir ein sehr anschauliches Beispiel. If I commit adultery, wenn ich Ehebruch begehe, is God going to reject me? Wird Gott mich dann zurückweisen? Of course not, because he accepted me because of Christ. Natürlich nicht, denn er hat mich angenommen durch Jesus Christus. But if I commit adultery, wenn ich aber Ehebruch begehe, and God forgives me unconditionally, Gott mir bedingungslos vergibt, what are going to be the consequences? Was sind die Konsequenzen? The consequences, I'm not going to sit here anymore and teach people like you who I love. Die Konsequenzen sind, dass ich da nicht mehr hier sitze und Menschen lehren würde, die ich liebe. Why? Warum? For a simple reason, authority does not only come from God, but also has to be earned. Aus einem einfachen Grund kommt Autorität nicht nur von Gott, man muss sie sich auch verdienen. Let me explain this. Lass mich das erklären. God has given me authority to teach the word of God. But I have to earn my authority to speak into your life by you. Gott hat mir die Autorität gegeben, das Wort Gottes zu lehren, aber ich muss mir von dir die Autorität verdienen, in dein Leben sprechen zu dürfen. So you are giving me authority to speak into your life because you trust me. Du gibst mir also Autorität, in dein Leben zu sprechen, weil du mir vertraust. I said at our first EPS, I said, people, thank you. For trusting me enough to come to my school. Bei unserer ersten EPS sagte ich, Leute, danke, dass ihr mir genug vertraut, um in meine Schule zu kommen. So, look at the consequences. Schau dir die Konsequenzen an. Thousands and tens of thousands, maybe hundreds of thousands of people have been impacted through my life. Tausende, Zehntausende oder vielleicht Hunderttausende sind durch mein Leben überzeugt worden. Why would I throw this away? For the stupidity of porn? Warum sollte ich das für eine solche Dummheit wie Pornografie wegwerfen? Or of adultery? Oder wie Ehebruch. Another reason. Als anderes Beispiel. If I commit adultery and I get found out, and probably sooner or later it will get found out. Wenn ich Ehebruch begehen würde und es herauskommt, dass auch früher oder später herauskommen wird. So what are the consequences? Was wären die Konsequenzen? I would have three sons that are deeply wounded. Ich hätte drei Söhne, die sehr verletzt wären. I have a wife that is going to be so hurt. Ich hätte eine Frau, die so verletzt wäre. I have people who are close to my heart that are going to be deeply affected. Ich hätte Menschen, die meinem Herzen sehr nahe stehen, die davon tief betroffen sein würden. You see, we don't think about the consequences of our choices many times. Weißt du, wir denken oft über die Konsequenzen unserer Entscheidungen nicht nach. One wrong choice in one moment can have consequences that last for years. Eine falsche Entscheidung in einem Moment kann Konsequenzen haben, die jahrelang andauern. Once we understand intimacy with God is so important, the consequences. It's not really what I want. Wenn wir verstehen, dass Intimität mit Gott so wichtig ist und die Konsequenzen nicht wirklich das sind, was ich möchte, suddenly we put things in a different perspective. Dann rücken die Dinge in eine andere Perspektive. A little bit of pleasure, ein kleines Vergnügen and the consequences. Und die Konsequenzen. It's not worth it. Das ist es nicht wert. If you just think, wenn du überlegst, my guilty conscience that I have to struggle with, ein geschuldiges Gewissen, mit dem ich zu kämpfen habe, my intimacy with God, meine Intimität mit Gott, and the consequences with people that are important to me, und Konsequenzen den Menschen gegenüber, die mir wichtig sind. Suddenly, these things are so big and porn is so small. Plötzlich sind diese Tatsachen so groß und Pornografie so klein. And finally, und schlussendlich, it's selfish. Es ist selbstsüchtig. And sex is never supposed to be selfish. Sex sollte nie selbstsüchtig sein. Unfortunately, a lot of I'm gonna say something a little dangerous here. Ich sage jetzt etwas, das ein bisschen gefährlich ist. Unfortunately, a lot of sexual relationship in the marriage is really not much more than porn, not much more. Leider sind viele sexuelle Beziehungen in der Ehe nicht viel mehr als Pornografie, nicht viel mehr. Even in Christian marriage. Sogar in christlichen Ehen. Reinhard! Reinhard! Look. Schau. If I sleep with Debbie, wenn ich mit Debbie schlafe, to satisfy my own physical needs, um meine körperlichen Bedürfnisse zu stillen. Now the only difference between doing porn and sleeping with Debbie is this, that she is my wife. Dann ist der einzige Unterschied zu Pornografie, dass Debbie meine Frau ist. But I believe it still can be sin. Aber ich glaube, dass das auch Sünde sein kann. Sex in marriage can be sin. Sex in der Ehe kann Sünde sein. I believe so. Ich glaube schon. Because selfishness in its root is sin. Selbstsüchtigkeit in der Wurzel ist Sünde. Love doesn't seek its own interest. Liebe sucht nicht das eigene Interesse. So in a marriage, a sexual relationship is a mutual surrendering to one another. Die sexuelle Beziehung in einer Ehe ist eine gegenseitige Hingabe. Porn is all about me and my satisfaction. In der Pornografie geht es nur um mich und meine Befriedigung. So if I reduce sex in marriage to the same thing about me and my satisfaction, it shows I already have a problem in my heart. Wenn ich also Sex in der Ehe auf mich und meine Befriedigung reduziere, zeigt das auch, dass ich bereits ein Problem mit meinem Herzen habe. So fix your heart. Bring dein Herz in Ordnung. Repent from selfishness. Tu Buße von Selbstsüchtigkeit. Desire intimacy with God. Habe ein Verlangen nach Intimität mit Gott. And think of stupid it is to have such huge consequences. Und denk daran, wie dumm es wäre, solche Konsequenzen zu haben. And the Spirit of God lives in you. Der Geist Gottes lebt in dir. And study what it means that you've been set free from the nature and the power. Studiere, was es bedeutet, dass du freigesetzt bist von der Natur und der Macht der Sünde. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Danke. Reinhard says ciao. Wir sagen ciao.